Mit dieser Entscheidung gab das Bundesverfassungsgericht dem Eilantrag eines Bonner Jurastudenten statt. Dieser hatte das Versammlungsverbot in Heidenau für rechtswidrig gehalten und war dann gerichtlich dagegen vorgegangen. In seiner Eilentscheidung verweist das Bundesverfassungsgericht darauf, dass aufgrund der jüngsten Ereignisse und der gesamten Medienberichterstattung der Stadt Heidenau eine ganz besondere Bedeutung zukomme, wenn derzeit über den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland und Europa diskutiert werde. Für viele berufstätige Bürger sei gerade das Wochenende die einzige Möglichkeit, Stellung zu beziehen, sprich zu demonstrieren. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit beinhalte auch das Recht zu bestimmen, wann und unter welchen Voraussetzungen eine Versammlung stattfinden solle und ob man an ihr teilnehmen wolle. Das Verfassungsgericht hob damit in einem Eilverfahren eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen auf. Nach dessen Entscheidung hatte gestern nur ein Willkommensfest für Flüchtlinge stattfinden dürfen. Das Versammlungsverbot war damit begründet worden, dass es nicht genügend Polizeikräfte gebe, um bei Demonstrationen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten zu können. Man spricht dabei von einem polizeilichen Notstand. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts sei ein solcher polizeilicher Notstand aber nicht erkennbar. Das Verfassungsgericht verweist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, dass die örtlichen Polizeikräfte von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt werden können und es auch die Möglichkeit gibt, die Bundespolizei mit hinzuzuziehen. Das Versammlungsverbot für Heidenau hatte bundesweit für große Schlagzeilen gesorgt. Es gab heftige Kritik, auch aus den Reihen der Politik. Sogar Bundeskanzlerin Merkel hatte sich eingeschaltet und zugesichert, dass die Bundespolizei Versammlungen in Heidenau schützen werde. In einem Interview mit dem Internetportal Legal Tribune Online sagte der Bonner Jurastudent, der die Eilentscheidung erwirkt hat, dass sich bei ihm Vizekanzler Gabriel telefonisch gemeldet habe, um ihm seine Anerkennung auszusprechen. In der Konsequenz bedeutet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass ab sofort in Heidenau wieder demonstriert werden darf. Dieses Recht können grundsätzlich auch Rechtsradikale in Anspruch nehmen, solange alles friedlich bleibt.